Die Zeitung Rodong-Sinmun vom 12. Juni brachte einen Kommentar unter dem Titel »Die Südkoreaner sollen ihre dummen Illusionen aufgeben«. Im Kommentar hieß es, »Vor weniger Zeit besuchten die Beamten des südkoreanischen Außenministeriums den Sitz der Europäischen Union und baten diese darum, durch weitere Verstärkung der Sanktionen und des Drucks Nordkorea zur Änderung ihrer Atomstrategie zu zwingen. Und in Japan bettelten sie um die strikte Durchsetzung der Sanktionen gegen Nordkorea. Der südkoreanische Außenminister Yoon Byung-se behauptete prahlerisch, dass seine bevorstehende Auslandsreise ein Anlass dazu wird, die Triebkraft der Diplomatie für den Druck auf Nordkorea zu verstärken. Zurzeit meinen auch die feindseligen Kräfte, einschließlich der USA, dass die Sanktionen und der Druck auf Nordkorea nutzlos seien und dass man nur durch Dialog und Verhandlung die Probleme lösen könne. Die konservativen Beamten Südkoreas, die darüber bestürzt sind, besuchen ununterbrochen die äußeren Kräfte und befassen sich mit der Diplomatie für den Druck auf Nordkorea. Obwohl das südkoreanische Regime in Verschwörung mit den äußeren Kräften ein Gerücht über die Bedrohung durch nordkoreanische Atomwaffen verbreitet und die DVK verleumdet, kann es weder das Wesen der Sache verfälschen, noch seinen gemeinen Charakter als Vasall der USA für Aggressionskrieg gegen Nordkorea verbergen. Auch wenn die südkoreanischen Beamten zusammen mit den äußeren Kräften viele heimtückische Kampagnen für die Isolierung und Erdrosselung der DVK führen, werden ihnen bloß die Verfluchung und Verurteilung durch die Nation und die internationale Schande zuteil. Das sollen sie Bescheid wissen.